Podcast. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge für den Nin-Dienstag hier auf unserem Nindies Nonstop Discord-Server. Und ich heiße euch alle herzlich willkommen und würde wie immer gerne Reihe nach fragen, was ihr so nun aktuell spielt. Eisen, was spielst du so? Man hört gar nichts. Okay, Locke. Was spielst du aktuell so? Ich hatte leider nicht viel Zeit zum Zocken, aber ich habe mir Zombies Ate My Neighbors geholt. Oh, okay. Das habe ich ein bisschen... Ja, da waren aber die Nostalgiegefühle, glaube ich, höher als die Qualität des Spiels. Ja, ich habe schon die ersten Videos gesehen und die haben aber auch echt nichts irgendwie neu gemacht. Nichts, ne? Nichts geändert. Es ist einfach noch dasselbe. Ja. Aber ich denke, ne, wenn man mal zu zweit das zockt, macht das schon ein bisschen Bock. Ja, ja, und sonst, was habe ich noch gespielt? The Bug Butcher habe ich noch angefangen. Okay. So, Shoot 'em up. Und das war's eigentlich schon dieses Monat. Ein bisschen Bug Rocket Butcher League. Nur kurz angeworfen oder schon ein bisschen weiter gespielt? Nee, noch nicht wirklich weit. Die ersten paar Level. Ich glaube, Möwe, du hattest das doch auch, oder? Bug Butcher? Mhm. Nee, das hatte ich nicht. Okay. Kostet aktuell auch wieder 8 Euro. Aber ja, ich hab's für 1,50 Euro habe ich es geschossen. Ich habe das auch mal mit dem Chris gespielt. Ich finde das ganz witzig. Ja? Ah, stimmt. Ja. Geht zu 2 Player. Local Coop dann wahrscheinlich, ne? Ja, das ist so ein bisschen wie dieses Peng-Spiel, ne? Was man so aus der Arcade kennt, wo man mit der Harpune nach oben schießt und diese Ballons zerplatzen in mehrere kleine Ballons. Ja. Alles klar. Sonst hast du nichts gespielt, Locke? Nee, mein Wargroove-Partner, der spielt ja nicht. Das stimmt. Wie zu jeder Podcast-Folge muss ich wieder beschämt zugeben, ich habe meine Züge nicht gemacht, was ich aber wie immer umgehend nachholen werde. Gut. Mo, was hast du so gezockt? Ja, was habe ich gezockt in letzter Zeit? Ich habe mir das Tony Hawk Remake geholt, da habe ich sehr viel Spaß mit. Viel Nostalgie. Das gab es ja schon länger, ich glaube schon fast 3-4 Monate für PS4 und Xbox One. Ja. Und ich habe natürlich als Switch-Fanboy die ganze Zeit auf meine geliebte Switch-Version gewartet. Und es wurde dann, glaube ich, weiß nicht, ob es von Anfang an so richtig kommuniziert wurde. Auf jeden Fall stellte sich heraus, dass es sich dann wieder verschiebt. Ach nee, Moment. Blödsinn. Als das Spiel announced wurde, habe ich gehofft, dass es überhaupt eine Switch-Version gibt, weil das gar nicht erst erwähnt wurde am Anfang. Aber es gab dann relativ früh irgendwelche Leaks, meine ich. Ja, genau. Hindeuten, dass es eine Switch-Version geben würde. Ne? Und wir beide haben darauf gewartet. Und dann irgendwann verdichteten sich diese Leaks und dann war klar, das Spiel wird auch für die Switch kommen. Und dann war nur die Frage, wie lange das dauern würde. Man war sehr lange im Dunkeln. Und dann, vor einem Monat oder so wurde dann der Release-Termin halt bekannt gegeben. Ich habe mich tierisch drauf gefreut. Ich habe Nostalgie dafür, weil ich das bei einem Kumpel früher gespielt habe. Allerdings war das nie so, das Spiel gehörte nie mir. Ich hatte ja nie eine PlayStation 1. Ja. Aber ich habe dann mit ihm zusammen im Koop immer gespielt und ihm mal viel zugeguckt, wenn er gespielt hat. Und von daher hatte ich da mega Bock, mal wieder Tony Hawk zu spielen. Ja, und ich bin absolut begeistert von dem Spiel. Technisch gesehen finde ich das sauber genug. Das ist in 30 FPS läuft es auf der Switch, während es in den anderen, auf den anderen Konsolen wohl mit 60 FPS läuft und bei den Next-Gen-Konsolen, also Xbox Series X und PS5, gab es wohl sogar ein Update, sodass es da auf 120 FPS mit entsprechenden Fernseher halt hochgepusht wurde. Das soll wohl der Oberhammer sein für so FPS- und Grafik-Fetischisten. Soll das absolut Wahnsinn sein. Ja, aber mir reichen diese 30 FPS tatsächlich. Grafisch ist das ein bisschen runterskaliert, das merkt man auf jeden Fall. Aber was für mich halt den Reiz an der Switch-Version ausmacht, ist, dass ich das sehr cool im Handheld-Modus tatsächlich finde, so ab und zu ein bisschen rumzuskaten. Ja. Und was ich natürlich mega geil finde, ist, was ich auch gehofft hatte, die haben da halt echt einen Local-Wi-Fi-Modus reingemacht und das gibt's ja immer nur auf der Switch. Ja. Den haben wir ja neulich sogar schon mal gezockt. Und ja, genau. Wir können dann im CGT einfach Switch neben Switch stellen und dann können wir halt gegeneinander um die Wette fahren. Das war ja genau das, was ich wollte, ohne Splitscreen. Ne? Das hat auch überraschend gut funktioniert, muss ich sagen. Also normalerweise kennen wir das ja so, wie jetzt zum Beispiel bei Dogkickers Action Squad, wenn du da auch nur einen Platz zwischen dir frei hast und du spielst dann gibt das schon so eine Ruckelpartie. Aber saßen wir direkt nebeneinander oder war da sogar ein Platz? Da war ein Platz zwischen uns frei noch. Ah, interessant. Ja, ich hatte auch das Gefühl, das lief unerwartet gut tatsächlich. Und ja. Ich habe neulich auch mal testweise den Online-Modus ausprobiert. Da habe ich mit 8 Leuten, habe ich auf Quick-Match gedrückt und das war relativ schnell dann voll, das Ding. Ach, und da sind wir mit 8 Leuten gefahren, das waren irgendwelche Typen und das lief auch eigentlich total gut. Ich hatte ab und zu mal so einen kleinen Synchronisations-Lag, dass das irgendwie so nachgezogen hat. Alles klar, das okay. Das war dann aber so, ich sag mal, weiß ich nicht, einmal alle 2-3 Minuten oder so. Aber darüber hinaus war das Spielen absolut flüssig, ohne Eingabeverzögerung, was mir immer wichtig ist. Mhm. Also scheint zu funktionieren, weil die müssen ja eigentlich, muss so ein Spiel ja auch nur ein paar Punkte übertragen. Du hast ja keine Kollision zwischen den Fahrern. Ja. Und da ist das ja eigentlich ein Ding, was so machbar ist. Ne? Ja, es muss ja auch gar nicht so synchron sein, ne, eigentlich. Spielt das da gar nicht so die Rolle. Ja. Ja, cool. Ja, von dem Local-Mode war ich auch echt positiv überrascht. Das hat wirklich Spaß gemacht, die Runden mit dir. Der Local-Mode geht auch sogar mit bis zu 4 Leuten. Ach, cool. Der Online-Mode bis zu 8 und der Local mit bis zu 4. Und es gibt auch die Möglichkeit, Split-Screen zu spielen, auch auf der Switch sogar. Das habe ich allerdings noch nicht probiert. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Switch da nicht gut geeignet für ist. Weil ich sag mal, man merkt schon, dass die ein bisschen aus den Löchern fallen, wenn die das Spiel abspielen. Also das läuft gerade so super gut, sag ich mal. Man merkt schon an der einen oder anderen Stelle, dass das Spiel da runter skaliert. Ne? Ja. Tony Hawk ist auf jeden Fall ein Spiel, was wir gleich zum Hauptthema auch öfter erwähnen werde, weil das für mich das Symbolspiel ist, was man sich für die Switch holen sollte, finde ich. Ja. Aber wieso sagst du genau für die Switch? Weil das ist ja genau die Diskussion, die wir hier in der Community auch schon mal hatten. Ja, genau. Später. Ich gehe später mal drauf ein. Okay. ansonsten habe ich noch eine Sache gespielt, um das abzuschließen. Und zwar habe ich noch ein bisschen die Tage Ori, den zweiten Ori. Ori and the Will of the Wisps heißt der, ne? Ah, schön. Den hatte ich mir ja neulich im Sale mal geholt, habe ich schon länger drauf gewartet und der war im All-Time-Low, glaube ich, bei 50% neulich. Ja, und den ersten habe ich ja schon durch, fand ich super, Ori, fand ich total toll, das Spiel. Ja. Mega atmosphärisch und der zweite, macht da genauso weiter, wie der erste eigentlich mir in Erinnerung geblieben ist. Also das ist ein Spiel, da denkt man echt, wow, wie kann das so gut aussehen und laufen auf der Switch, ne? Das ist der Hammer. Ja. Absolute Empfehlung von mir, wer Metroidvanias mag und wer Bock hat auf so ein super atmosphärisches Spiel vor allen Dingen. Ori ist toll. Ja, das stimmt. Das wird oft in den Himmel gelobt. Ich habe so. Hab alle Teile, glaube ich, da im Game Pass. Müsste ich mal anwerfen. Ja, hast du den ersten noch gar nicht ausprobiert? Nee, ich habe noch beide gar nicht gespielt. Oh ja, mal. Wie stehst du zu Metroidvania-Spielen? Finde ich gut. Ja, dann. Also das ist, ich würde sagen, eher noch leichte Metroidvania-Kost. Bei dem Spiel habe ich tatsächlich viel weniger dieses Metroidvania-Syndrom, dass du halt manchmal stundenlang irgendwo langläufst und frustriert bist, weil du nicht weißt, wie es weitergeht. Mhm. Also bei dem Spiel irgendwie weniger. Beim ersten und beim zweiten jetzt anscheinend auch. Zum Beispiel bei Blasphemous hatte ich das extrem, bei Hollow Knight sowieso, das ist immer so für mich der Tiefpunkt an Metroidvania-Spielen. Und da ist Ori ein bisschen verdaulicher, sag ich mal. Ne? Da hast du weniger dieses Metroidvania-Syndrom. Du weißt auch immer, wo es lang geht, weil du immer auf der Karte halt siehst, wo die nächste Quest ist. In einem dunklen Bereich zeigt die hin, das heißt, du bist nie auf dich reingestellt, dass du sagst, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich gerade hin muss. Ja. Ja, und dann vielleicht noch ganz kurz als drittes habe ich auch noch relativ viel das Mushi Himesama gespielt. Das wurde ja seit dem nach dem E3-Announcement wurde ja plötzlich Mushi Himesama gedroppt. Das ist ja so ein Hardcore-Bullet-Hell-Shooter von der Bullet-Hell-Schmiede Cave überhaupt. Das ist ja so die absolute japanische Top-Bullet-Hell-Schmiede. Und das ist sozusagen das erste Spiel von denen, was die über einen über so einen Third-Party-Publisher, Livewire heißen die. Genau, Livewire. Genau, jetzt rausgehauen haben und das haben die super gemacht. Toller Port, läuft absolut butterweich und die bringen noch zwei weitere von diesen Hardcore-Bullet-Hell-Shootern raus. Und ja, die ganze Shoot-'em-up-Community freut sich natürlich mega drauf, weil diese Spiele sind halt schon seit Jahren im Schrank von Cave quasi und alle möchten so gerne, dass diese Spiele auf die Switch kommen und das ist jetzt sozusagen das erste Mal passiert. Und das Announcement nach der E3 war direkt, dass auch zwei weitere Spiele halt von denen noch nachgeschoben kommen werden. Ja, das würde ich auch gerne mal anspielen. Ja. Schon allein die ganzen Bullet Patterns, diese extrem, das ist wirklich... Die sind krass, ne? Ja, das sieht nach Spaß aus. Ich habe auch irgendwie so einen Cave-Shooter mal abgesehen. Da kamen Bullets, das war einfach nur völlig irre, was ich noch nie in anderen Spielen gesehen habe. Ich habe das Gefühl, man hat nur noch Bullets abgeschossen. Ja. Leider weiß ich den Namen nicht mehr. Das war irgendwas auf Japanisch. Da habe ich mich von YouTube-Video zu YouTube-Video weitergeklickt und irgendwann habe ich das gesehen. Das war irre. Vielleicht finde ich das noch im Nachgang in meiner History. Muss ich später mal schauen. Aber die machen echt interessante Sachen. Da bin ich super gespannt drauf. Blöd ist nur, wegen dieser Altersberechtigungsgeschichte kriegt man das jetzt gar nicht mehr in Deutschland. Ach, stimmt, ja, das war ja auch so ein Thema. Das Spiel kam raus und irgendwie mal wieder zwei, drei Tage später wurde es aus dem Store genommen. Das passiert irgendwie erstaunlicherweise sehr häufig mit den japanischen Shoot'em-Up-Spielen, weil die irgendwie zu schnell immer das releasen, ohne, was weiß ich, da gab es auch so einen Artikel, ne, auf dem Nintendo-Live, wie sowas passieren kann. Vielleicht hat wohl irgendwas mit Ratings zu tun. Vielleicht sitzt da irgendein armer Mensch, der dann auch die ganzen Spiele durchspielen muss, um jeden Content gesehen zu haben. Und bei Shooter-Ups kommen sie nicht klar. Das kann man nicht sein. Da muss man richtig grinden, ja. Ja, es ist irgendwie seltsam, ne? Ja, bei dem Spiel auch nach 4 Tagen sehe ich gerade, ja, direkt schon wieder. Ja, das ist genau dasselbe, ist mit einem anderen Shooter-Up gesprochen, mir passiert. Von Missile Dancer hieß das, da ist das passiert. Da war ich auch einer der Leidtragenden, genau wie du jetzt in der Position, war ich dann da. Da habe ich dann gedacht, oh, Missile Dancer, kaufst du das oder kaufst du das nicht? Und zack, war es plötzlich nicht mehr im Store. Da hat das irgendwie 2 Monate gedauert, dann war das wieder da. Also das passiert echt mit einigen von diesen Spielen immer wieder. Ja, ist echt seltsam. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Zumindest bei den anderen Teilen. Ja, Livewire, das ist auch deren erstes Spiel für die Switch. Sehe ich gerade, sonst kamen die. Ja, und die anderen, die kommen werden, das ist ESP Galuda 2, das ist halt auch so ein Maniac-Hardcore-Shooter. Und das Spiel hat tatsächlich auch noch nie einen Konsolenport gehabt. Das ist bisher komplett nur ein Arcade-Spiel. Und das andere, was da noch kommt, ist das Dodonpachi Resurrection, meine ich genau. Das gab es auch schon auf der Xbox 360. Kleiner Fun-Fact zu diesen Cave-Shootern, die gab es alle schon mal auf der Xbox oder viele, halt ESP gab es dabei nicht, aber die gab es damals schon auf der Xbox 360, was überhaupt keinen Sinn machte, weil in Japan, es waren halt Japan-exklusive Spiele und die gab es auf der Xbox 360. In Japan haben vielleicht 500 Leute eine Xbox 360 oder so, das macht null Sinn. Also das habe ich nie verstanden, wieso diese Spiele als einziges auf der Konsole released sind, die eigentlich gar nicht verfügbar ist. Also eine japanische 360 sich zu besorgen und die Spiele, das ist ja unfassbar Aufwand, nur um diese scheiß Spiele mal zu spielen. Ne? Ja, da sieht man, dass die händeringend irgendwie mehr Xbox in Japan verkaufen wollten. Ich denke auch, Geld dass da das so ein Microsoft-Deal war, alles andere macht überhaupt keinen Sinn für mich. Ja. Ich denke, so wird es gewesen sein, ja, aber im Endeffekt kann man sich da nur fragen, warum das jetzt so ist. Aber es scheint sich ja zu ändern. Gut. Fingers crossed. Ja. Eisen, hört man dich jetzt? So, kann man mich jetzt hören? Man kann dich hören, ja. Was hast du so gespielt? Ja, ich habe leider nicht so viel gespielt, aber wenn, dann Genshin habe ich eigentlich nur gespielt, am meisten. Zurzeit kam ich leider nicht so viel Zockerei. Hast du denn? Du warst ja mit dabei, als wir Möwes Geburtstag beim Coregamer-Treff gefeiert genau, haben. Genau, genau. Gab es da irgendwas, was dir da irgendwie... nee, Quatsch, das war davor noch. Da sind wir so einfach hingefahren. Also wir haben ja das Turnier... mit den scharfen Nudeln essen. Das war davor genau, noch. Genau. Oder hast du da irgendwas Neues mal kennenlernen können? So am Coregamer-Treffabend? Ja, was wir da gespielt haben, wie hieß er nochmal? Ach, fällt jetzt der Titel nicht ein. Was hat man denn da gemacht? Also hier gegeneinander halt mit Raumschiffen versucht. Rival Megagun. Das fand ich super. Auch wenn ich leider nicht weitergekommen bin, fand ich es trotzdem sehr toll. Du hast ja fast als einziger die ganzen scharfen Nudeln am Ende gegessen. Bist du dann noch gut nach Hause gekommen? Ja, ja, ja. Keine Magenverstimmung? Am letzten Tag hatte ich zwar ein bisschen so Magen-Darm. Ich weiß nicht, ob ich da eine Nudel habe, aber... ich vermute. Aber sonst fand ich die Nudeln eigentlich gut. Ja, das war sehr witzig. Ja, ja, war cool. Ja, Rival Megagun nach wie vor ist ein Spitzenspiel und spiele ich auch richtig gerne. Alles klar, ja, danke. Ja, ich hatte es mir zwar vorher schon gekauft, aber selber noch nicht ausprobiert und ich hatte es ja dann da auch das erste Mal so richtig gespielt. Ja. Und ja, ich fand es toll. Ja, wir müssen mal irgendwie ein paar Tage uns Zeit nehmen, dass wir das mal ein bisschen grinden können zusammen. Aber dafür, ja, dass du es das erste Mal oder das zweite Mal erst gespielt hast und direkt gegen den Heddy gewonnen hast, gut ab, also kannst das Spiel auf jeden Fall. Ja, gewonnen ja nicht, aber ich war ein guter Gegner. Ja, du hast auf jeden Fall einen schnellen Progress in dem Spiel. Wird spannend. Also musst du es mal irgendwie versuchen, mal öfter zu spielen. Ja, ja. Danke dir, Eisen. Gut, Möwe. Und was hast du denn so gespielt? Ach so, weil erstmal können wir dem Möwe zuhören, was er so gespielt hat. Danach erzähle ich. Okay. Ja, war ja ein riesen Sale wieder nach der E3 oder während der E3. Oh ja. Und da waren ja einige Angebote, sag ich mal. Ich habe mir Dingens, Riddled Corpses EX habe ich mir runtergeladen. Das war im Angebot. Das ist so ein Twin-Stick-Shooter, ziemlich cool gemacht. Also auch ja, Pixel-Style, wenn du so willst. Ah, ich sehe schon, so mit Bubbleheads, ne? Ja, ja, genau. Relativ einfach gehalten, aber ziemlich intensiv. Also hat einen guten Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall. Ja. Hast du da schon mal den Co-op-Mode getestet? Ja, der ist auch gut. Also man kommt auf jeden Fall auch besser voran. Also da macht der Koop-Mode richtig Sinn. Ja. Gerade bei den ganzen Gegnerwellen. Also die kommen da wirklich in Massen. Und ja, da hilft es auf jeden Fall zu zweit zu sein. Ja, sieht cool aus. Ja, sonst Serious Sam, die Collection, habe ich mir noch runtergeladen. Ah, stimmt. Da war ich sogar live dabei, glaube ich. Ja, die ist auf jeden Fall auch ziemlich cool. Ich habe es schon ein bisschen mit einem Kumpel auch zusammengezockt, zu zweit. Aber ja, man kann sich da verschiedene Teile auswählen. Und wir hatten einen relativ frühen Teil, glaube ich. Das war erstmal komisch dann im Koop-Mode. Aber wie ist das denn da im Koop-Mode? Richtig mit Splitscreen oder? Ja, ja, richtig mit Splitscreen, genau, und so weiter und so fort. Horizontal oder vertikal? Kann man einstellen. Also, aber horizontal ist auf jeden Fall besser. Mhm. Ja. Ne, macht aber auf jeden Fall Bock, wenn man Serious Sam kennt, ne, weiß man, was da los ist und ja, genau das kriegt man auch. Ja. Welche Teile sind da drin? Das sind zwei HD-Teile und welche sind da sind noch darüber hinaus, ich glaube, noch ein oder zwei, müssen wir jetzt selber nachschauen. The First Encounter, The Second Encounter und... Ja, das sind die beiden HD-Teile. Ja, die ersten drei Teile, also. Ja, drei, genau, drei Teile sind es. Ja. Und ich sehe hier offline 1-4 Spieler, aber nicht mit Splitscreen, oder? Oder doch? Doch. Echt? Du kannst 4-Player Splitscreen spielen? Ist ja witzig. Ja, das geht. Die wichtigste Frage für mich, hat das Spiel Gyro-Aim und wie gut funktioniert das? Nee, das leider nicht. Das hat mich auch geärgert. Ah, okay. Also ich habe noch keinen Gyro-Aim auch gefunden. Ich habe auch direkt nachgeschaut, also ich habe es jetzt nicht gesehen. Ist leider nicht dabei, aber naja. Weil du bist ja auch Gyro-Aim-Fan seit Splatoon jetzt, oder ist das bei dir ein Splatoon-Only-Ding? Bitte? Du bist ja auch Gyro-Aim-Fan, ne? Absolut. Absolut. Ja. Also ich hätte es mir auch auf jeden Fall gewünscht bei Serious Sam, das wäre cool gewesen. Also für die Switch macht es ja fast jeder. Bei Doom gibt es ja auch. Und da hätte es auch hingepasst, auf jeden Fall. Ja, ich finde irgendwie, dass wenn Spiele neu rauskommen, sollte Gyro-Aiming dabei sein. Also auch wenn man es abschalten kann im Hintergrund, also ich spiele auch echt gerne mit Gyro-Aiming. Ja, es ist wesentlich besser. Ja, zumindest wenn es dann so gut ist wie bei Splatoon. Also. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, kommt auch an, wie sie gemacht ist. Ne? Ja. Hier bei Zombie Army gab es ja auch so ein Gyro-Aiming, aber das war echt nur minimal, zu so einem Feinjustieren. Da muss es irgendwie so ein Zwischending sein. Ja, wobei die bei Splatoon ja einfach eine Achse weggelassen haben, ne? Meine ich. Du kannst nur nach oben, nach unten. Bei der Stick-Kontrolle, ja. Ach so, und bei Gyro-Aiming kann ich in alle Richtungen gucken. Genau. Ach so, okay, habe ich das falsch. Du kannst den Stick nach links und rechts bewegen und alles andere machst du mit der Bewegung. Ja, vielleicht muss ich bei mir mal umstellen. Vielleicht habe ich das auch einfach falsch angestellt. Ja, also ist auf jeden Fall cool. Das macht schon Sinn. Und hast du sonst noch was gespielt bei deinen Riesen-Deals, die du gemacht hast? Ja, ich hatte noch ein cooles Shoot'em'up hatte ich noch länger, auch schon irgendwie archiviert. Das habe ich nochmal ausgepackt, das ist Skyforce. Und ist ziemlich gut gemacht, irgendwie schöne Optik. Top-down, horizontaler Shooter. Und macht einfach Laune. Kann man gut spielen. Du hast es, glaube ich, auch gespielt sogar mit einem Kollegen hier, sehr schnell. Mit dem Pogo zusammen. Ach so, ja, den Shoot'em Up, ne? Ja, genau. Der ist mega gut. Also der hat richtig Spaß gemacht. Der kommt nicht schlecht. Also die Optik und der Sound ist auch nicht schlecht. Also ich finde, der hat ja so einen leichten Arcade-Charakter auch mit den Ansagen und so weiter. Ja, ist auf jeden Fall witzig gemacht. Der Mo kennt das Spiel auch. Ich habe das auch mit dem ist ein Chris oder mit irgendjemandem habe ich das relativ weit auch gespielt. Aber das gibt es zweimal jetzt. Es gibt einmal Skyforce Anniversary und einmal Skyforce Reloaded, glaube ich. Welches hast du denn? Ich habe das Reloaded. Ist das das? Ja, ich glaube, ich habe auch Reloaded. Das ist relativ komisch. Irgendwie haben die das Spiel nochmal re-released und ich habe nicht ganz verstanden. Ich habe dann nämlich mal mit dem Lars mal das andere gespielt. Das wirkte für mich so, als ob die einfach dieselbe Engine genommen haben, alles gleich gemacht, nur noch ein paar Level irgendwie anders gemacht haben oder so. Also das fand ich irgendwie ganz komisch. Mhm. Aber geiles Spiel. Ja, also ich bin auch direkt reingekommen. Also zu zweit kann man es halt auch spielen, genau. Und ja, macht einfach Laune. Man muss nach und nach aufleveln. Die Level werden nach und nach schwerer. Man hat für jedes Level drei verschiedene Stufen quasi, die man dann auch nach und nach frei spielt. Und gibt einiges zu tun bei dem Spiel. Das mit der Anniversary Edition ist ja echt seltsam. Hier steht auch, dass es einfach nur die 10-Year Anniversary Edition ist. Und die kam am Ende 2018 raus, während das Skyforce Reloaded am Anfang 2018 rauskam. Sogar in Europa, bevor es in Japan released wurde. Und das für ein Shoot'em'up ist auch. Da sieht man direkt hier. Wie hieß das noch? Euro-Trash oder wie? Euro-Trash, ja. Also ich sowas 91 Euro Schmack. Weil das Spiel eine analoge Steuerung hat. Aber ich finde, bei dem Spiel merkt man auch wiederum, dass das gut funktionieren kann mit einer analogen Steuerung. Ich weiß nicht, hast du das auch mit einem Analog-Stick gespielt? Oder wie ist das bei dir? Oder hast du das mit dem Digitalkreuz gespielt? Ich hab's nur mit Kreuz gespielt, hauptsächlich. Obwohl ich mir hinterher mich auch mit dem Analogstick ein bisschen rumgespielt, weil irgendwie macht das bei manchen Situationen schon Sinn. Ja, genau, weil du kannst dann so ganz ganz leicht durch die Patterns so durch. Bei manchen Spielen funktioniert das echt gut. Wenn der Entwickler sich da ein paar Gedanken gemacht hat, finde ich das gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, oft wird das weggelassen, weil du da dieses Tapping ja nicht machen kannst dann, ne? Weil du ja mit dem Analogstick da irgendwie immer nach rechts zu tappen, das ist ja irgendwie, oder in eine bestimmte Richtung, ist ja schwierig. Ja, dieses Tap-Dodging, das ist im Prinzip eher so eine Adaption von den Arcade-Spielern am Arcade-Stick vor allen Dingen, weil die ja, weil die Steuerung eben so schnell und digital ist, also es gibt nur schnell nach rechts oder nicht schnell nach rechts. Deshalb machen die halt dieses Tap-Dodging, um halt möglichst für nur einen Frame optimalerweise so kurz wie möglich die Richtung einmal kurz anzutippen, um damit halt mehr Kontrolle in ganz kurze Bewegungen zu bekommen. Wenn du aber ein Spiel auf analog optimierst, dann kannst du ja theoretisch den Stick, wenn du ein gutes Gefühl hast, nur ganz minimal zur Seite drücken und brauchst das Tap-Dodging eigentlich gar nicht mehr. Ich habe mal gedacht, das macht man auch, weil die manche Bullets, die abgeschossen wurden, beim Abschießen auf einen zielen. Wenn man dann immer so leichte Sprünge in eine Richtung macht, dann hält man sich das Feld ein bisschen zu leer. Aber der eigentliche Grund dahinter ist, dass man so wenig wie möglich sich, also langsam wie möglich sich von den Bullets wegbewegt, damit man eben Platz gewinnt. Also der schießt dann für, sagen wir mal, 10 Reihen Bullets und wenn du direkt voll in die Ecke gehst, dann steuert er auch manche in die Ecke. Wenn du aber ganz langsam, so langsam wie möglich die Bullets immer nur hinter dir herziehst bis in die Ecke, dann gewinnst du Zeit. Das ist eigentlich der dahinter. Und in der analogen Steuerung könntest du das ja machen, indem du den Stick nur ganz, ganz langsam 10% in eine Richtung drückst. Also ich glaube, eine Analogsteuerung bei Shoot'em'ups könnte tatsächlich Sinn machen, wenn man sich da mal dran gewöhnen würde oder der Sache mal eine Chance geben würde. Vielleicht wäre dann so ein Analog-Joystick, wie man es früher bei den PCs kannte, dann ganz gut. Möwes, haben wir dich unterbrochen. Was hast du noch gesagt? Ach Quatsch, kein Problem. Ja, so eine Analogsteuerung wird auf jeden Fall irgendwie Sinn machen, da auch so Voreinstellungen zu machen, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man halt so verschiedene tote Punkte hat beim Stick halt, ne? Ja. Aber, ja. Sonst, was ich sonst so gespielt habe, war noch Mario Golf. Das hatte ich mir auch kurz nach Release noch zugelegt. Und ich habe den Story-Modus jetzt auch durch. Den habe ich an einem Abend durchgespielt. Also, ja. Der soll kurz sein, habe ich gehört. Ja, ich habe auch schon im Vorfeld gehört, dass das gar nicht so stark bewertet wurde und hin und her. Und der Story-Modus, also der hat schon Bock gemacht. Man ist richtig gut reingekommen. Nur der wird wirklich von der Story, wird der wirklich schräg, so auch, was sie dann auf einmal da loslässt, eine Geschichte, also völlig, völlig untypisch, sag ich mal, und aus der Luft gezogen und auf einmal ist er vorbei, also relativ plötzlich dann auch, ne? Ja, kannst du bestimmt bald eine neue Story als DLC kaufen. Ich glaube echt nicht, also das ist eine ganz komische Nummer. Aber was das Gameplay angeht und das Spiel an sich, so wie es sich spielen lässt und auch die Herausforderungen, die wurden halt gerade interessant, ne? Ist gerade mehr oder weniger losgegangen. Man dachte, man spielt dann gegen jeden Charakter da, den man hat, aber es waren halt nur eine Handvoll und das Gameplay selber ist super, muss ich echt sagen. Also das macht richtig Bock. Also jetzt auch mit diesem gerasterten Feld, was man sieht, also wenn man irgendwo hinschlagen möchte, ich habe mich erst gefragt, warum das so komisch gerastert ist und dachte erst, das ist irgendwie auch blöd gemacht. Aber dabei ist das clever gemacht. Man sieht an jeder Linie, in welcher Richtung das Gefälle läuft quasi. Ja, ja. Und ist ziemlich durchdacht, das Ganze, hat ein paar Macken, auch von der Übersetzung. Man hat halt in der Story viel mitzulesen und da sind manche Sachen echt komisch übersetzt. Also das, da hapert es dann auch so ein bisschen. Also das Spiel, das wirkt noch nicht so ganz fertig an manchen Ecken, sage ich mal. Aber insgesamt vom Gameplay ist es super. Mhm. Ja. Ja, die Story von Mario Tennis Aces war ja auch sehr kurz, muss man sagen. Irgendwie ist das scheinbar deren neue Methode für deren Sportspiele. Ja, also Aces habe ich ja gar nicht gespielt. Mhm. Ja, die Story war da auch super kurz. Der Aspekt halt bei Mario Golf mit dem Hinterherlaufen und so, das ist halt auch ganz witzig gemacht. Gerade auf Zeitspielen auch oder auf Zeitgolfen. Ja, dass ja. du halt Gas geben musst, um deinen Ball reinzukriegen und dann kommt es halt auch darauf an, wie viele Schläge du gebraucht hast. Ne? Ja, bei den meisten Golfspielen war immer das Langweilige, dass man immer warten musste. Ne? Das haben die damit überbrückt. Aber den Modus habe ich noch nicht gespielt. Also, da brauchst du ja ein eigenes Spiel oder Splitscreen. Ne? Ja, genau. Genau. Splitscreen geht auch, genau. Ja, macht auf jeden Fall Spaß, aber ja, abgesehen von der Story, ein schönes Spiel. Alles klar. Danke, die Möwe. Salazar, was hast du so gespielt? Hallo zusammen. Ich habe zuletzt Ratchet & Clank Rift Apart gespielt auf der PS5. Mhm. Da habe ich jetzt so 10 Stunden ungefähr reingesteckt. Ich denke mal, das Spiel müsste auch in 2-3 Stunden ungefähr zu Ende sein. Und ist eine absolute Empfehlung, falls sich einer von euch mal eine PS5 kaufen sollte. Also PlayStation Exclusive? Genau, PS5 Exclusive auch. Und ist wohl auch nur auf der Hardware möglich, weil das von dieser extrem schnellen SSD so profitiert, weil man mit so Portalen ganz schnell neue Level springt und das wird mit einer klassischen HDD oder geschweige denn auf der Switch oder so wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Ja, die Switch hat ja auch SSD quasi. Ja, die hat ja diese NVMe-SSD, die PS5. Mhm. Und da ist man wirklich innerhalb von einer Millisekunde in einem komplett neuen Areal und das ist schon echt beeindruckend, technischer Spiel. Ja, die Switch hat ja so einen internen Speicher direkt aufgelötet. Der hat ja auch keine HDD in dem Sinne. Der hat ja auch nur so einen RAM. Also falls ihr da mal Interesse an solchen Spielen habt, könnt ihr auch euch bei YouTube mal angucken. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend in technischer Hinsicht und spielerisch aber auch total gut. Vor allem, wenn man die Ratchet & Clank-Spiele von früher gut kennt. Ich kenne sie gar nicht. Worum geht's da überhaupt? Das fing ja auf der PlayStation 2 an, genau. Das ist ein Jump'n'Run, was schon immer Sony exklusiv war. Mhm. Und ist aber nicht, kann man jetzt nicht so mit Mario vergleichen, weil es auch sehr viel Gunplay hat. Also man hat ganz viele verschiedene Waffen, die man auch ständig aufrüstet und ständig halt neue Gegnerhorden bekommt, die man wegballern muss mit den witzigsten Waffen. Also es gibt eine Waffe, da verwandelt man die Gegner in Hecken. Also das sieht dann wirklich aus wie eine Gartenhecke. Ja, total witzige Sachen einfach. Also sehr kreativ auch das Spiel. Das macht echt Laune. Ja, das habe ich im Moment gespielt, aber was ich vorher richtig viel gespielt habe, ist Ghost of Tsushima. Ah, ja. Das habe ich so 40 Stunden gespielt ungefähr. Da habe ich die Story auch schon beendet und will jetzt auch quasi die ganze Karte noch auflösen und jedes Geheimnis und jedes Fragezeichen auch einmal erkunden. Da kam aber genau in dem Moment dann die Nachricht, dass das jetzt wohl eine PS5 Director's Cut Edition bekommt. Mhm. Wo das nochmal diesen neuen DualSense Controller irgendwie implementiert in das Gameplay. Und auch nochmal grafische Verbesserung hat. Und deswegen habe ich es jetzt erstmal für die nächsten 6 Wochen auf Eis gelegt, bis dieses Update da ist und spiele es dann halt erst weiter. Ja, also Ghost of Tsushima ist das Spiel, wo ich am Hadern war, ob ich meine PlayStation 4 verkaufe. Das hätte ich nämlich noch gerne irgendwie mitgenommen, aber das hole ich dann irgendwann nach. Irgendwann hast du denn die PS4 noch oder ist sie schon weg? Ich will sie jetzt verkaufen. Die ist doch nicht weg. Meine Empfehlung wäre, kauf dir das Spiel, spiel es zu Ende und verkauf die PS4 einfach dann. Das Problem ist, momentan wird man die ja echt gut los. Ne? Das stimmt, also, ja. Da es ja keine PS5 aktuell zu kaufen gibt, aber hole ich irgendwann später. die Spiele werden ja nicht alt. Kannst ja immer auf der PS5 irgendwann spielen. Auch in 4 Jahren. Das war echt praktisch. Alles klar. 2 PlayStation Exclusives. Ja, ich spiele aber, also ich habe noch ein weiteres Spiel. Das spiele ich immer dann, wenn meine Frau den Fernseher blockiert. Das ist Cyber Shadow. Oh, Cyber Shadow. Wie weit bist du? Ich bin da entweder in Kapitel 8 oder 9. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja. Und da ist eine Stelle, also ich möchte nicht lügen, aber ich glaube seit 1,5 Stunden im Safe Game, wo ich nicht weiterkomme. Du musst mal irgendwie ein Video mal posten. Ich würde das gerne mal sehen, wo du hängen bleibst. Ja, okay. Das ist eine ziemlich lange Stelle, ohne dass man sich, dass man nochmal abspeichern kann. Das ist leider auch so eine Stage, wo man auch nicht mal durchschnaufen kann. Also ich würde jetzt auch nicht auf Pause drücken, sondern wenn man zu lange irgendwo stehen bleibt, da kommen dann alle, weiß nicht, 2-3 Sekunden kommt da so ein Elektroschock, dass man immer mal wieder hüpfen muss. Man darf aber nicht zu hoch hüpfen, weil dann da schon die ganzen Attacken der Gegner schon wieder eintreffen würden. Und das heißt, man muss sich wirklich sehr konzentrieren und ja. Das da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu unserem Thema, weil ich das im Handheld-Modus der Switch, ja, ich glaube, es ist also zumindest für meine Fähigkeiten zu schwer, um es auf einem kleinen Bildschirm mit der Switch zu spielen. Ja, ja. Leiten wir sofort über. Ich erzähle noch mal kurz, war das das an Spielen oder hast du noch was gespielt so im letzten Monat? Sonst habe ich noch Portal 1 nachgeholt. Ah, okay. Was ich wirklich großartig finde. Ein Klassiker. Und habe dann direkt danach auch Portal 2 angefangen. Und auf welcher Konsole? Auf PC. Auf PC, okay. Genau. Hm. Ja. Das spiele ich auch aktuell noch zwischendurch immer mal wieder. Also im Moment spiele ich relativ viel. Dafür habe ich Anfang des Jahres fast gar nicht gespielt, aus beruflichen Gründen. Und das hole ich gerade alles so ein bisschen nach. Gut, gut. Da kommen wir jetzt zu mir über. Da habe ich direkt einen guten Anknüpfungspunkt. Und zwar habe ich auch in den vom letzten Podcast bis heute kaum etwas gespielt. Klar, Rival Megagun eine Menge, wenn ich hier im Core-Gamer-Treff war. Aber so daheim hier und da mal Tony Hawk angeworfen, aber zum Spielen blieb entweder nicht die Zeit oder die Lust. Da hat es mich noch nicht gepackt. Aber ich denke mal, wenn ich wieder eine intensivere Spielephase habe, dann wird es auf jeden Fall eine Menge Tony Hawk sein, was ich dann spielen werde. Und eigentlich hatte ich ja noch vor, The Messenger durchzuspielen. Aber das wurde jetzt aus den Game Pass rausgenommen. Da habe ich zu lange gewartet. Wie weit ist wenn er gekommen? Ich habe es nur angeworfen. Das war's. Und jetzt wurde es rausgenommen. Also es war ja bestimmt ein Jahr drin oder so. Aber ich habe es immer aufgeschoben. Aber Cyber Shadow habe ich dafür vorgezogen. Das habe ich auch auf der Xbox durchgespielt. Gut, das war's von meiner Seite aus. Dann fangen wir mal mit unserem Hauptthema an. Und zwar steht die Frage im Raum, ob sich die Switch zur Zweitkonsole entwickelt. Wie seht ihr das? Wie spielt ihr zu Hause? Können wir ja direkt mal die Frage an Eisen richten, weil ich weiß, er spielt eine Menge PS4. Wenn er sich entmutet hat oder überhaupt noch zuhört. Vielleicht ist er noch weiter am Heimwerken. Doch jetzt. Ja, sorry. Okay, kein Problem. Also, für mich war die Switch schon immer eine Zweitkonsole eigentlich. PlayStation ist eigentlich meine favorisierte Konsole. Mhm. Aber wo die Switch auf jeden Fall bei mir auf Platz 1 ist, ist Multiplayer-Titel. Also da kommt keine Xbox oder keine PlayStation ran, finde ich. Ja. Und bei Singleplayer-Titeln, was fehlt da an der Switch? Warum priorisierst du deine PS4 dafür? Ich finde von den Eingabemethoden und so weiter, die PlayStation ist da ein bisschen schneller, aber ich habe jetzt auch nur die normalen Joy-Cons, vielleicht liegt es auch daran. Und einfach von den Spieletiteln sind die PlayStation-Spiele für mich, mag ich einfach mehr. Heißt aber nicht, dass es auch gute Switch-Titel gibt. Es gibt auch gute Switch-Titel, aber PlayStation finde ich einfach von den Titeln her meistens besser. Und an was denkst du da? Rollenspielmäßig, wie Final Fantasy VII, der Remake zum Beispiel, ist ja nie auf der Switch rausgekommen. Das sind so einfach Exklusivtitel, sag ich jetzt mal, oder Spiele, wo man schon eine gute Grafik für braucht, wo die Switch vielleicht an ihre Grenzen kommt. Ja, Final Fantasy habe ich da auch gedacht. Das hast du auch echt gerne gespielt. Und natürlich das Spiel, was mittlerweile jeder mit dir identifiziert. Wie hieß das noch, das kostenlose Spiel? Der Genshin Impact, genau. Das gibt es ja auch nicht für die Switch oder für die Xbox. Das ist auch nur PS4, PC, glaube ich, ne? Und Smartphones. PS4, PC, Handy und PS5. Und für die Switch ist bisher noch nichts weiter veröffentlicht worden. Es sollte aber mal für die Switch rauskommen. Ja. Aber leider hieß es dann von Seiten der Programmierer, dass die Switch wohl nicht gut genug dafür ist. Oder vielleicht kommt es noch, weil es wurde jetzt angekündigt, dass auf jeden Fall eine Cross-Save-Funktion für alle Plattformen geben soll. Und darunter haben die auch die Switch genannt. Mhm. Ja, ich kann an meiner Stelle auch sagen, dass ich persönlich die Switch auch mehr und mehr als Zweitkonsole sehe, wobei das jetzt vielleicht ein bisschen unfair ist, das so auszudrücken, aber mir ist aufgefallen, dass ich die Switch halt am meisten verwende, entweder wenn ich halt offscreen spielen will, wenn ich jetzt irgendwie kein Fernsehapparat habe, da ist die Switch unschlagbar, mit der kann ich einfach überall spielen und was ich einfach am tollsten finde, ist, dass ich die mit zu Freunden nehmen kann. Und was ich anfangs gesagt habe, warum ich gerade Tony Hawk als das Switch-Spiel sehe, ist, weil ich diese Frames pro Sekunde gar nicht so im Fokus sehe. Also diese 30 FPS, ehrlich gesagt, habe ich da scheinbar nicht das Auge für, also es stört mich gar nicht. Ich schmeiße das Spiel an. Ich habe das früher ja auch wahrscheinlich mit 30 FPS auf PlayStation gespielt. Da hat es mich auch nicht gestört. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das 60 FPS hatte. Vor allen Dingen hatte ich einen Röhrenfernseher. Da gehen 60 Frames ja eh nicht. Genau, also zumindest in den PAL-Fernsehern, die wir alle gehabt haben damals. Genau, und das Spiel kann ich einfach überall hin mitnehmen. Also wenn ich bei Freunden Tony Hawk spielen will oder wenn ich jetzt hier zum Core-Gamer-Treff, zum Mo fahre, kann ich einfach die Switch einpacken und los geht's. Ich kann einfach überall, wo ich will, Tony Hawk spielen. Und das finde ich gerade, ist das Tolle daran, weil Tony Hawk ist für mich ein typischer Multiplayer. Das ist ein typisches Spiel, das zockst du einmal durch, aber dann willst du dich mit den anderen messen. Irgendwann, dann geht es um Highscores oder lass mal gegeneinander Skate spielen oder so. Das ist meines Erachtens genau so ein dicker Pluspunkt für eine Konsole, die man auch einfach mitnehmen kann, bei anderen Leuten auch spielen kann. Das, wie der Eisen auch gesagt hat, bei Multiplayer-Titeln ist die Switch einfach unschlagbar. Schon allein, dass ich da 8 Controller dran anschließen kann. Also hier im Core-Gamer-Treff haben wir schon jetzt so oft auch Spiele zu 8 gespielt, wie Bomberman zum Beispiel oder Locke. Wir hatten der Stickbolt, hatten wir auch mit 6 Leuten, glaube ich, gespielt, ne? Ja, und zu 6. Genau, das sind Sachen, die kann man auf anderen Konsolen auch nicht machen. Der kennt ja nur 4 Controller und das war's. Und das ist da einfach die Multiplayer-Erlebnisse und das kann keine andere Konsole meines Erachtens nachmachen. Oder wieder Mario Kart zu 12, ne? Das ist auch erwähnenswert. Das ist auch richtig geil. Ja, das schon. Wobei, ja, das Ding ist ja, da man kann ja nicht 12 Leute an einer Konsole spielen. Da muss es ja auch quasi eine LAN-Verbindung aufbauen und da geht es ja theoretisch mit der Xbox und so weiter ja auch. Da haben wir ja auch mal Halo und Multiplayer-Abend gemacht, wo wir alles per LAN und so mit der neuesten Xbox geht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob die doch, so... Doch, das geht noch. Machen. Das geht noch. Mit der neuesten Xbox geht das auch noch. Ja, aktuelle Spiele unterstützen sowas auch noch. Das ist schön. Ob sie aktuelle Spiele unterstützen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall kann man mit der neuesten Xbox auch noch per LAN mit einer alten Xbox spielen. Das hat hier dieser... irgend so ein YouTuber hat das mal rausgefunden. Das Video kann ich ja später mal raussuchen. Ja, und das ist halt das Tolle an der Switch und da wird sie immer unschlagbar bleiben und deswegen werde ich auch immer eine haben, weil es einfach ein einmaliges Multiplayer-Erlebnis ist. Und bei Multiplayer-Spielen geht es halt oft nicht um die Grafik, also meines Erachtens, zumindest nicht bei den Spielen. Und bei Tony Hawk, das Spiel lebt super in der Grafik, wie die Switch das dargestellt haben, hat. Da geht einfach hier die Praktikabilität vor. Also ich kann die Switch überall spielen, ich kann sie überall hin mitnehmen und da geht es mir einfach nur um Spielspaß. Wenn ich jetzt unbedingt ein Spiel spielen wollen würde, was jetzt ein Grafikmonster ist, wo ich grafisch halt sehr erstaunt bin, ja klar, da sind die stationären Konsolen ja auch im Vorteil, wobei es auch immer schwer zu vergleichen ist, weil eine stationäre Konsole kann ich halt nicht überall mitnehmen, kann ich nicht abseits des Monitors spielen. Aber mittlerweile hat sich trotzdem die Switch so zur Zweitkonsole entwickelt, weil ich einfach größtenteils auch Game Pass nutze. Die Microsoft hat da einfach einen Service, bietet mir 100 Spiele, die ich spielen kann. Es kommen immer wieder neue Indies raus, die ich mir eigentlich für die Switch holen wollte. Und die kann ich dann da sofort durchspielen. Das ist einfach ein super Service, wo ich vielleicht hoffe, dass Nintendo auch mal sowas rausbringt. Wobei es natürlich schwierig ist. Also Microsoft hat ja viel mehr Geld im Rücken, um solche Ideen zu entwickeln. Das ist wahrscheinlich auch eh ein Verlustgeschäft, was sie da machen. Aber das Angebot ist einfach nur extrem. Was ist bei dir, Locke? Wie sieht das bei dir aus? Ich sehe das gar nicht so, dass es eine Zweitkonsole wird. Also bei mir zumindest nicht. Mag auch daran liegen, dass ich sonst nur noch irgendwo im Schrank eine PS3 rumgammeln habe. Aber mir ging es noch nie um Grafik in irgendwelchen Spielen. Mir geht es halt hauptsächlich auch um den Spielspaß, ne? Was halt bei Multiplayern sehr häufig der Fall ist. Und wenn man ein Indie-Sympathisant ist, dann achtet man ja auch nicht so auf die Grafik, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, also es gibt schon so Artstyles, die ich nicht mag. Sagen wir mal die meisten. Ja, es gibt so Artstyles, die ich nicht mag. Das sind so, dann sehen die Sachen mal so aus wie in so einem Papppuppentheater. So typische, so dieses Flash-Spiel-Look. Wenn man die einzigen Gliedmaßen sieht, dass sie sich dann immer um 180 Grad nur drehen können. Das mag ich nicht so, aber ansonsten ist es auch gerade dieser 2D-Pixel-Stil, den man oft in Indies sieht, den ich auch extrem gut finde. Oder dieses Low-Poly-Art-Style, wie jetzt bei den Lonely Mountains zum Beispiel hat. Das nimmt mich auch in den Bann, obwohl es keine aufwendige Grafik ist. Es ist also die Soundkulisse, der Artstyle, das passt einfach zusammen. Das ist ein wunderschönes Spiel. Jetzt habe ich dich unterbrochen, Nocke. Sorry. Ja, für mich wird es immer die Main-Konsole bleiben. Das wird sowas, das ist so klar wie Kloßbrühe, würde meine Oma sagen. Möwe, du hast dir eine PS4 geholt. Was ist jetzt mit deiner Switch passiert? Ja, die steht jetzt ein bisschen höher dank der PS4. Du hast jetzt also einen zweiten Switch-Dock dir geholt. Ja, also ich muss ja dazu sagen, ich habe es günstig geschossen und habe dann einfach zugeschlagen, weil ich mir gedacht habe, ja, so gut wie neu und nicht so viel Geld und warum nicht? Naja, und viel benutzen tue ich sie gar nicht. Ne? Also das ist bei mir gewichtet sich das auch mehr auf die Switch, muss ich sagen. Also das ist schon eher die Hauptkonsole. Und ja, wo du sagst, lohnt sich gerade zu verkaufen, bin ich ja auch schon am Überlegen. Ne? Also ganz ehrlich, mit der PS4 Pro bist du gerade für sehr viel Geld los. Aber wie kommt es denn, dass du die PlayStation kaum anfasst? Ja, also ist halt auch das Ding, man müsste sich da erstmal wieder komplett mit beschäftigen, da reinarbeiten, komplett neue Konsole. Ne? Man muss erstmal sich da ja mit auseinandersetzen. Und gerade bei der PlayStation, ich habe ja halt, ich habe die ja auch schon angehabt, so ist das ja nicht. Mhm. Ich habe sonst mit PlayStations die 1, mit der 1 hatte ich eine Zeit lang auch zu tun, mit der 2 schon gar nicht mehr so großartig und bei der 3 hat es dann schon ganz aufgehört. Und dann habe ich jetzt die 4 halt hier und habe da auch mal reingeschaut und man hat ja wirklich so viele Möglichkeiten, da irgendwas einzustellen und zu machen und personalisieren und weiß der Geier. Also ja, das wird einfach so ein gewisses Zeitspektrum schon in Anspruch nehmen, bevor man überhaupt losspielt im Moment. Da bleibst du einfach erstmal bei dem, was du hast. Ne? Ja, muss ich auch sagen. Ja, auch also, noch die Spiele kaufen, ne? Ja, das war. Also, ja, die Spiele kaufen wäre jetzt noch nicht mal das Problem. Also ich hab genug Leute im Freundeskreis, die spielen auch PlayStation 4 und haben jede Menge Spiele am Start. Also ich könnte mich da eindecken ohne Ende. Also die Spiele sind nicht das Problem, nur irgendwie, ja, dieser Antrieb und das alles dann erstmal soweit fertig machen, bis man zocken kann und dann loslegen. Irgendwie habe ich da auch noch gleichzeitig genug auf der Switch zum Zocken, weil ich auch noch nicht alles gespielt habe, auch noch in der Warteliste ist quasi. Also ich sag mal vom Zeitaufwand, was Spielen angeht, ist man eh schon ausgelastet, sag ich mal, ne? Ja, das ist auch gut. Hier gibt's halt auch keinen Circle of Sumo, ne? Genau. Vielleicht ja doch, wahrscheinlich. Da gibt's bestimmt Circle of Sumo für. Haha. Gucken wir direkt nach. Moment. Plattform, Switch, Windows. Nee, tatsächlich. Gibt's nur für Windows, Mac und die Switch. Tja. Also verkaufen. Ja, also ohne Circle of Sumo geht ja mal gar nicht. Ja. Also. Ach du. Ja, und mich hat insbesondere geärgert, dass sie keinen Kopfhörerausgang und keinen einfachen hat. Man hat ihn am Controller, aber nicht an der Konsole. Und das hat mich gestört. Lustig, ja. die meisten sehen das andersrum. Die PlayStation-Fans sagen alle, dass es scheiße ist an der Switch, dass man keinen Controller mit Kopfhörerausgang hat. Ja. Ja, ich meine nur, wenn man sie fest irgendwo installiert und geht dann über den Kopfhörerausgang raus und schließt da dann den Verstärker und Boxen an und so weiter, das ist ja das Einfachste von der Welt. Und bei der PlayStation ist das nicht so einfach. Ja, das ist ein Punkt, den die wenigsten bei der Switch berücksichtigen. Das finde ich nämlich auch sehr geil, dass du, obwohl du per HDMI, per Dock das Bild ausgibst, du trotzdem per Klinke den Sound ganz einfach abgreifen kannst. Genau. Das ist super genial gemacht, gerade wenn du einen Monitor hast, der keine internen Boxen hat, hängst du einfach externe Boxen halt dran per Klinke, habe ich bei mir im Laden ja auch. Ja. Ein Kabel und fertig. Ja, ja, die Switch ist einfach perfekt für unterwegs. Ne? Da musst du irgendeinen Klinkenstecker reinhauen, während du bei den anderen Konsolen jedes Mal irgendwie so einen HDMI-Splitter brauchst, um den Ton überhaupt rauszukriegen. Ja, also ich muss auf der anderen Seite sagen, klar, es gibt auf jeden Fall auch so ein paar Titel auf der PlayStation, wo ich mir auch überlegt, die hätte ich mit Sicherheit bei Zeiten auch mal Bock zu zocken. Das ist dann auch hier... ich sag schnell, dieser Wildwesten Shooter. Red Dead Redemption, genau. Und dann Wreckfest ist auch so ein Trash-Rennspiel, so ähnlich wie die Construction Derby früher. Mhm. Finde ich auch mega cool. Gibt's halt auch nicht für die Switch. Es gibt halt so ein paar Titel, die kriegst halt für die Switch nicht, die da drauf sind, die halt auch gut sind. Ne? Und das ist halt so der einzige Reiz, der für mich da ist. Der ganze Bereich Racing-Simulatoren, der geht ja auf Switch einfach schwer. Ja, da ist halt PlayStation auch klar vorne. Ja, Wreckfest zum Beispiel ist auch ein Game Pass, habe ich jetzt auch öfter gespielt. Da musst du ja auch immer mit Gas und Bremse dosieren mit den Triggern. Da brauchst du einfach analoge Trigger. Das ist schwer umzusetzen. Geht wahrscheinlich auch, aber... Wobei ich muss sagen, ich habe Dingens, V-Rally 4 habe ich ja auch für die Switch. Ja. Da gab es auch mal richtig günstig im Shop mal eine Zeit lang oder immer wieder mal. Und das ist echt cool gemacht. Also das muss ich sagen. Also macht richtig Laune. Und ja, von der Steuerung schon sehr facettenreich, sag ich mal. Ne? Mhm. Ja. Ja, aber ich finde bei Wreckfest zum Beispiel, ich glaube, ich finde es schon bei Lonely Mountains Downhill schon schade. Da kannst du auch auf der Xbox immer leicht Gas geben oder leicht bremsen bei manchen Kurvenpassagen. Wenn du es auf der Switch spielst, knallst du entweder voll in die Pedalen oder voll in die Bremse. Das ist aber du hast auch Controller für die Switch mit Schultertasten, die auf die Stärke reagieren. Ja, nur der GameCube-Controller. Mit dem geht das. Nur der GameCube? Hier dieser 8-Bit-Controller, da kann man das doch auch einstellen. Ja, aber das kannst du nur... Wird das nicht durchgereicht. Genau, das kannst du nur am PC verwenden. Nur am PC fließt Twitch nicht? Ja. Okay. Und der GameCube-Controller unterstützt das zwar, aber soweit ich weiß, das einzige Spiel, wo die das wirklich umgesetzt haben, ist Grid, heißt das. Ja. Und genau. Ich glaube, auch bei Lonely Mountains haben sie es nicht umgesetzt. Ah. Ja. Das ist recht schade, aber eigentlich ist das eine leichte Lösung, halt den GameCube-Controller dafür zu missbrauchen, weil den haben halt viele Leute. Ja, ist ja. Aber viele Leute ein Gänsefüßchen, ne? Ist trotzdem ziemlich nischig. Ja. Ja, auch komisch, dass das mit dem 8-Bit dann auch nicht funktioniert, obwohl man das einstellen kann. Ne? Ich vermute, es liegt daran, dass das der 8-Bit tut einfach so, als wäre er ein Switch Pro Controller. Ja, und dann geht nur an und aus. Ja. Ja, und der kennt das halt nur. Der müsste sich irgendwie so tun, als wäre er ein GameCube Controller. Dann wird es wahrscheinlich gehen, aber dann geht es wahrscheinlich nicht über Bluetooth, weil man den ja nur per Kabel anschließt. Ja, und so weiter. Vermutlich, ja. Ja, das ist auch schon mal so, also wenn man Rennspiele mag, da glaube ich, dass man die Switch schnell sekundiert. Wie sieht's bei dir aus, Salazar? Also für mich ist die Switch ganz klar eine Zweitkonsole. Da muss ich sagen, seit der Wii eigentlich alle Nintendo-Konsolen. Da hat sich das dann ja so abgezeichnet, dass die diesen Hardware-Kampf auch nicht mitgehen. Und eher auf andere Stärken dann haben. Und da habe ich dann auch angefangen, eigentlich diese Multiplattform-Spiele nicht mehr für Nintendo-Konsolen zu kaufen. Und das hat sich bei der Switch anfangs geändert, als ich die zu Release dann ziemlich schnell hatte. Weil da der Unterschied irgendwie gefühlt noch nicht ganz so groß war. Da hatte ich auch noch keine Xbox One X oder sowas. Aber jetzt, auch wenn man eine PS5 hat, oder ich habe auch einen ganz guten Gaming-Rechner, der Unterschied ist einfach so groß geworden, dass ich es. Das ist ein Fehler, den ich auch bei mir sehe, aber ich kann es einfach nicht mehr genießen, wenn ich ehrlich bin. Ich könnte keinen Tony Hawk mehr auf der Switch spielen. Geht einfach nicht mehr. Okay. Und ich weiß, dass ich mir damit irgendwie selbst auch im Weg stehe, weil ich könnte das Spiel dann viel chilliger auch beim Garten spielen oder so. Wenn es exklusiv für Switch wären, hätte ich das Problem auch nicht, weil ich spiele ja die Nintendo Exclusives auch total gerne. Aber wenn ich weiß, da draußen gibt es eine bessere Fassung. Das Problem hat ja der Justi voll auch. Dann kann ich es einfach nicht spielen. Ja, also besser, ne, müsste man jetzt erstmal irgendwie definieren. Ne? Ab wann ist es denn, welche Version ist jetzt besser? Also von der Grafik her hast du völlig recht. Oder von der Bildwiederholung her, da auf jeden Fall auch. Aber zum Beispiel in dem Faktor Multiplayer diese Portabilität, dass ich halt das Spiel irgendwo auch hin mitnehmen kann und halt einfach ganz schnell bei Freunden spielen kann oder halt andere Leute schnell mal mit der Konsole herausfordern kann und zu denen vorbeigehen kann. Das kann andere Konsolen nicht so schnell. Und das sind immer so, sagen wir mal so Softpoints, die bei mir auch immer dann bestimmte Spiele auch bekommen. Aber wenn du sagst, dass du es gar nicht mehr genießen kannst, wenn die Grafik dann so schlecht ist, die auf jeden Fall deutlich schlechter ist, dann ist das natürlich ein K.O.-Kriterium. Also diese Vorteile, die er vorhin an der Switch genannt hat, die sehe ich auch ein und die sind auch da, aber die passen vielleicht jetzt zu mir persönlich nicht mehr ganz so viel, weil ich auch sehr wenig so im Offline-Multiplayer spiele, oder generell Online-Multiplayer, das spiele ich eigentlich auch nicht. Ja. Und dann schwinden diese ganzen Vorteile so bei dem, wie ich die Switch halt nutze. Ne? Ja. Ja, wenn du es spielst, es denn abseits, du hast gesagt, abseits des Fernsehers spielst du dann immer Cyber Shadow. Also ich spiele aktuell Switch, das ist eine ganz witzige Variante. Ich habe so eine Nackenhalterung mir gekauft, weil ich ja mit den Joy-Cons als Eingabemethode für schwere Spiele einfach nicht klarkomme. Und habe dann die Switch quasi ohne Joy-Cons in dieser Nackenhalterung, die eigentlich für Tablets und Handys ist, und spiele dann mit dem Xbox Series X Controller und dem Brook Adapter. Das klingt irgendwie ein bisschen nach... Das ist unangenehm. Das klingt ein bisschen nach Moos Arcade-Stick-Installation, wenn er auf der Switch und Arcade-Stick spielen will. Ich glaube, da hat er mir auch erzählt, dass er so einen Gooseneck dafür hat. Naja, genau, der gute Gooseneck. So ein Schwan halt, ne? So ein Clamp hat, wo du dann die Switch reinklemmen kannst. Und die genau. Dann nach vorne vor die Schnauze biegen kannst. Und das ist richtig geil. Und diesen 8-Bit Arcade Stick habe ich auch noch für die Switch. Für ach, okay. Aber ja. Ja, da beschwert sich dann natürlich auch Frau und Tochter, wenn man da viel zu laut dann mitspielt. Ne? Verstehe ich auch auf meine Art und deswegen nutze ich den sehr, sehr selten. Also ich habe mir den auch geholt, den gleichen. Wie findest du die Größe von dem Arcade-Stick? Du hast ja wahrscheinlich hier beim Justiful noch einen Vergleich. Der hat ja auch einige wahrscheinlich zu Hause. Ich finde ihn nicht angenehm. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich jetzt nicht irgendwie Street Fighter kompetitiv oder so spiele. Ich mache das just for fun bei, bei Shoot'em-ups oder sowas, wenn ich den mal nutze. Und das war es dann auch schon. Ja, ja, ich spiele damit jetzt auch Tony Hawk. Ja, das macht richtig Bock. Ja, ich auch, muss ich dir auch recht geben. Das macht also richtig. Ich habe jetzt die Hälfte Tony Hawk mit Arcade Stick gespielt und die andere Hälfte im Handheld und beides ist cool. Aber ich glaube, wenn wir ein Battle machen würden, würde ich auch mit Arcade Stick spielen. Ja, ich freue mich auch ehrlich gesagt einfach immer, das Spiel mit dem Arcade-Stick zu spielen, weil man dann die ganzen Tricks noch eingeben kann und so. Das macht einfach irgendwie Spaß. Ja, der Arcade-Stick macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn du mehrere Tasten relativ gleichzeitig, aber auch leicht versetzt manchmal drücken musst. Ja, genau das ist ja mit einem Daumen, wo du eigentlich immer nur eine Taste vernünftig drücken kannst, nicht mehr möglich. Ja, ja. Genau, und das musst du bei Tony Hawk ja ständig eigentlich. Ja. Immer die Jump-Taste gedrückt halten und dann abwechselnd noch zusätzlich die Grind-Taste und die Trick-Taste drücken. Ja, ja, genau. Und dann musst du ja noch, ja, ja, genau, das ist alles einfach super, das macht einfach Spaß damit. Ja, deswegen war ich heute halt auch noch ein bisschen enttäuscht. Heute wird ja die Switch OLED angekündigt. Genau. Und ich finde OLED-Display total cool und sehe das jetzt aber nicht als Kaufgrund, da jetzt abzugraden, außer es bietet sich irgendwie an. Ich hätte mich halt darüber gefreut, wenn man dann noch irgendwie ein leistungsfähigeres Dock hätte oder irgendeine Möglichkeit, die Spiele halt ein bisschen schöner zu spielen. Ja, das hatte ich gehofft, aber mir war eigentlich schon klar, dass ich auch nicht da Nintendos absolute Zielgruppe bin. Und sich das für die halt auch nicht unbedingt lohnt wahrscheinlich, da hardware-technisch einfach so viel rauszuhauen. Ne? Ja. Ja, ich glaube, das haben viele sich erhofft. Ich glaube, da waren viele enttäuscht drum, dass es keine Switch Pro wurde. Da gab es ja immer die ganzen Gerüchte, dass ja irgendwie auf 4K hoch simuliert wird. Aber im Endeffekt ist nur das OLED, ist der OLED-Leak, sag ich mal, hat sich bewahrheitet. Aber der Möwe hat sich gefreut. Es gab ein paar Splatoon 3-Szenen, meintest du, die du noch nicht kanntest? Ja, auf jeden Fall. Also da war ein bisschen Gameplay im Trailer zu sehen. Das konnte man vorher noch nicht sehen, ja. Ja. Ja, und heißt ja auch noch nicht, dass es nicht vielleicht dann einfach nächstes Jahr dann das Switch Pro gibt. Ne? Das hat Nintendo ja auch schon öfter mal gemacht, dass dann kurz bevor irgendwie eine ganz neue Generation eingeläutet wurde, dann noch Nintendo DSi rauskam oder New 3DS. Oder ja, ich glaube. Also meine Hoffnung ist, dass da vielleicht einfach noch was kommt. Ich glaube, der New 3DS kam kurz vor dem DS XL. Da war es sogar andersrum. Also, das ist ja quasi wieder DS XL. Und ja, ein Jahr später kam schon der nächste Release. Also es wäre jetzt für Nintendo nicht untypisch, wenn jetzt auf einmal noch eine Switch rauskommt. Ja. Aber man wird gespannt bleiben. Also die Entwickler, es gibt ja ein paar Entwickler, die sich schon beschweren, dass manche Spiele nicht mehr portierbar sind. Ja, wir hier, die, wie der Loco schön gesagt hat, wir die Indie-Enthusiasten, wir sind ja sowieso erstmal gut bedient, weil die meisten, sagen wir 90% der Indies laufen auf der Switch eh gut. Ja, es sind dann halt nur die grafisch aufwendigeren Spiele. Ja. Aber Cyber Shadow zum Beispiel, du hast ja eine Xbox, hast du gesagt, Salazar. Genau, eine Xbox. Hast du da keinen Game Pass für? Ich habe immer mal wieder einen Game Pass. Aktuell habe ich wieder einen, weil er 1 Euro kostet, aber sonst habe ich den eigentlich nicht, weil ich Videospiele eigentlich auch gerne sammle und physisch habe. Das trifft jetzt bei Cyber Shadow nicht zu. Aber ich versuche auch immer ein bisschen diese Entwickler zu supporten und würde mir die Spiele, also solche Spiele, die kaufe ich mir einfach zum Vollpreis auch und warte nicht auf irgendeinen Sale oder auf irgendwelche anderen Keys, weil ich halt immer möchte, dass es davon immer mehr gibt und immer neuere. Und ja, ich versuche das dann irgendwie für mich persönlich damit zu machen, indem ich die einfach kaufe dann. Aber wäre Cyber Shadow zum Beispiel ein Spiel, wo du jetzt sagen würdest, okay, ich spiele das jetzt auf der Xbox, weil das ein paar Frames schneller läuft? Oder wäre dann, weil es grafisch ja kaum einen Unterschied gibt, trotzdem noch die Switch so die Konsole, die du da präferieren würdest? Nee, das würde ich auf jeden Fall auf der Switch kaufen. Und da gibt es ja auch tatsächlich jetzt keinen Unterschied. Es gibt vielleicht bei der Xbox diese Auto-HDR-Funktion, dass die Grafik vielleicht ein bisschen schöner aussieht oder so. Aber das ist dann wirklich ein Bereich, wo ich auch wirklich locker drüber hinwegsehen kann. Und Cyber Shadows, Messenger und diese Spiele, die habe ich mir alle auf der Switch gekauft. Wo wäre denn so bei dir die Schwelle, wo du sagen würdest, nee, das würde ich dann doch lieber auf meiner Xbox spielen? 30 zu 60 FPS wäre so eine Schwelle, wo ich mir wirklich überlegen würde. Oder bei Tony Hawk, ich glaube, das läuft ja auf der Switch, läuft das in 720p oder 1080p, glaube ich, mit geringen Details. Und auf der Xbox genau. Ist es ja in 4K 60 oder auf der PS5 jetzt auch in 120 Frames. Und das sind auf jeden Fall so Unterschiede, da überlege ich gar nicht. Oder The Witcher zum Beispiel, das gibt es ja auch für die Switch. Und ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das ein ähnliches Spielerlebnis ist, wie das auf einem richtig guten Rechner zu spielen. Du meinst, es wäre nicht das gleiche, ja. Also. Die Atmosphäre wäre wahrscheinlich schon anders, ja. Aber ich weiß nicht, das Spielerlebnis wird bei mir trotzdem aufkommen. Das Problem ist, ich persönlich habe jetzt nie ein Spiel auf der Switch durchgespielt und das gleiche nochmal auf der Xbox. Das könnte ich mit Wolfenstein mal machen. Ich glaube, Wolfenstein oder Doom hat ja, glaube ich, auch einer in Discord gespielt. Da war das mal Boyspeed, glaube ich, ne? Genau. Das sind so Spiele, finde ich, einfach, wo der Unterschied einfach zu groß ist, um da wirklich dann zu sagen, ich spiele es auf der Switch. Außer man hat natürlich nur eine Switch, dann ist es natürlich kein Problem. Ja, oder man will es unterwegs spielen, ne? Ja, es gibt so gewisse Spiele. Okay, aber du würdest sagen, auch schon allein, wenn der Framerate-Unterschied sagen wir mal, das Doppelte wäre, dann würdest du doch die stationäre Konsole präferieren. Wahrscheinlich, nee, du hast doch gesagt, du hast aber gar nicht immer Zugriff auf deine Konsole. Also du kannst nicht immer damit spielen, wenn du willst. Aber das stimmt auch wieder. Also es wird auch, das fließt alles immer in meine Entscheidung mit rein, wo ich mir die Spiele kaufe. Ja. Beim Rechner ist es am einfachsten. Da habe ich einen extra Bildschirm und ich habe auch noch einen Laptop, da könnte ich es dann über Steam auch einfach noch drauf spielen. Ja, ja. Die Xbox extra noch mal woanders anschließen würde ich jetzt nicht machen. Aber ja. Ich versuche schon, möglichst viel immer auf der Switch zu holen. Einfach, damit ich diesen Mobile-Faktor einfach mitnehmen kann. Aber ja, mancher fällt es mir einfach zu schwer. Verständlich, ja. Und vor allen Dingen auf Steam hast du ja die unschlagbaren Preise. Das kommt ja auch noch hinzu. Ich glaube, noch mehr Geld an Spielen spart man nirgendwo. Also da werden da werden ja teilweise Spiele ständig verschenkt. Für den PC zumindest. Ja. Gut. Wo ich auch nochmal sagen muss, wir hatten ja vorhin kurz zu Witcher wegen der Atmosphäre. Ja. Breath of the Wild, was ja auch ein großes Open-World-Spiel ist. Ja. Das ist so mein All-Time-Favorite-Spiel. Also es ist mein liebstes Videospiel aller Zeiten, muss ich wirklich sagen. Ach krass, okay. Und, das finde ich sehr schade, dass es nicht so gut teilweise läuft auf der Switch. Aber da kann ich komplett halt drüber hinwegsehen, weil ich einfach weiß, das gibt es halt für nichts anderes. Da macht mir das dann irgendwie auch nicht so viel aus. Ja klar, man. Obwohl ich jetzt letztens schon von einem Kumpel gehört habe, ich soll es auf dem Emulator spielen, auf meinem PC in 4K 60 und mit dem Xbox-Controller dann direkt. So macht er es auch und ich weiß nicht, ob ich mir das antue. Vermutlich werde ich dann nämlich nochmal 100 Stunden versenken müssen. Ja. Ja, das geht auch, natürlich. Ja, bei Zelda hat man ja diesen Cell-Shading-Art-Style. Das nimmt auch viele Details raus. Ich glaube, da spielt dann die Auflösung auch nicht mehr so eine tragende Rolle. Aber ich glaube, für so einen typischen Switch-Fan steht und fällt die Entscheidung halt einmal mit den Local Multiplayer und zum anderen die Portabilität, wenn man jetzt die Nintendo Exclusives außer Betracht lässt. Aber das ist da wirklich schon unschlagbar. Und was der Möwe auch erzählt hat, den Eindruck habe ich auch immer wieder, man, wenn man so mal gelegentlich spielen will, wird man oft mit der Xbox oder mit der PlayStation erstmal von der Granularität des Menüs erschlagen. Also man kann ja erstmal so viel einstellen, man sieht so viele neue Icons, wo man erstmal gar nicht weiß, was da jetzt erstmal los ist, was dahinter steckt. Und die, das Switch-Betriebssystem ist ja auch super simpel gehalten. Manchmal auch zu simpel, wie man kann keine Ordner erstellen, was super nervig ist. Aber man macht das Ding an, es ist sofort an und du kannst sofort ein Spiel starten, kannst ein Stück spielen, die Konsole kurz ausmachen und eine Stunde später wieder anmachen und direkt dort wieder weitermachen. Das ist schon echt gut. Also dass diese Barriere, jetzt anfangen zu spielen, die ist da relativ gering. Man springt halt immer wieder schnell in die Spiele rein. Was sich ja jetzt bei den Next-Gen-Konsolen, wie jetzt PS5 oder die Series X, ja auch toll finde, dass es da ja auch mittlerweile leichter ist, dass man in laufende Spiele mit einsteigen kann. Auf der Xbox ist es ja sogar so, dass man, ich glaube, 4 Spiele gleichzeitig laufen lassen kann. Und dann kann man dazwischen immer hin und her springen und das Spiel startet einfach von dem Punkt, wo man es aufgehört hat. Wobei ich bei mir unzählige Speicherfehler und alles Mögliche hatte bei dieser Funktion. Also die läuft noch nicht reibungslos. Die Star ist cool, läuft aber nicht so reibungslos wie auf der Switch. Da hatte ich das auch mal, aber seltener, dass das Spiel dann irgendwie auf einmal abgestürzt ist. Ja. Also Standby-Modus ist echt ein Riesen-Highlight von der Switch, finde ich auch. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, das Betriebssystem ist irgendwie nur ein paar hundert Kilobyte groß. Das wiegt halt kaum was und deswegen ist es einfach extrem schnell geladen und extrem schnell einsatzbereit. Und wenn man so mal den O-Ton auf Twitter und so weiter hört, dann beschweren sich viele, dass man keine DEMS eingebaut hat, dass man nicht irgendwie transparente Hintergründe hat und so weiter. Aber das haben die ja alles rausgemacht, damit einfach die Konsole schnell startet. Es müssen keine Grafiken im Hintergrund geladen werden, nichts. Das hat man dann schnell außer Augen, dass das eigentlich auch ein riesen Plusfaktor für die Switch ist, dass die einfach schnell geladen ist. Also wenn ich jetzt spielen will, muss ich einfach nur auf den Power-Knopf drücken. Und es geht los. Controller sind schon dabei. Du hast gesagt, dass du mit den Joy-Cons nicht so zurechtkommst. Ich komme mit den Joy-Cons nicht so zurecht, wenn das Spiele sind wie Celeste oder Cyber Shadow, die auch wirklich präzise Eingaben erfordern. Dafür sind sie irgendwie zu klein und halt der Nachteil, dass man kein richtiges Steuerkreuz hat. Ja, also ich muss sagen, bei Cyber Shadow, da habe ich keinen Controller gefunden, womit ich keine Probleme hatte. Also ich vermute mal, du willst auch auf einen Teil kommen in dem Spiel, wo du eine bestimmte Eingabe machen musst, die einfach so schnell funktionieren muss, dass die vielleicht sogar mit dem Joy-Con-Buttons, mit den D-Pad-Buttons besser wäre. Weil du darfst nicht nach unten rechts drücken bei dieser Eingabe. Und das war für mich so die Entscheidung, dass ich solche Spiele mit einem Arcade-Stick spielen möchte, weil ich das Gefühl habe, dass ich da die Eingaben präziser machen kann, so mehr so, wie ich will. Und jetzt Cyberstelle auch mit einem Arcade-Stick? Ich würde es jetzt mit einem Arcade-Stick spielen, ja. Also ich habe es damals mit den M30 durchgespielt, mit diesen Sega-Controller. Das ja, den habe ich auch. Ja, das hat ein super D-Pad. Aber ich habe da trotzdem immer Fehleingaben gehabt. Lag natürlich an mir. Aber ich glaube, mit einem Arcade-Stick hätte ich da mehr Spaß dran gehabt. Ich glaube, ja, die Eingabe wäre mir. Ja, ich glaube, es wäre mir da. Ja, probier das mal aus. Versuch mal, Cyber Shadow mit einem Arcade-Stick zu spielen. Weil bei manchen Eingaben ist es einfach besser, wenn du irgendwie so einen Stick hast dafür, anstatt irgendwie auf so einen Teller rumzurühren. Ist natürlich meines Erachtens ein bisschen auch ein Designfehler, weil das Spiel ist ja dafür gemacht, um es auf dem D-Pad zu spielen. Aber ich glaube, mit einem Arcade-Stick wäre es an manchen Stellen einfacher. Empfindest du denn den Schwierigkeitsgrad von Cyber Shadow an sich recht hoch? Also ich empfinde ihn hauptsächlich hoch, weil die Save Points so weit auseinander sind. Also ich muss... Ich habe mehrere Spiele gespielt, die, wo man aber öfter speichern konnte, die mir dann irgendwie leichter fielen. Also ich muss sagen, dass ich bis zur Hälfte des Spiels sagen musste, boah, das ist ja super easy. Da bin ich schon durchgeflogen. Aber die zweite Hälfte, der hat es echt in sich. Also da bin ich echt oft auch an Stellen gestoßen. Es gab eine Stelle, wo ich dann den Arcade-Stick mir geholt habe, wo ich dann gedacht habe, boah, da kommst du nie vorbei. Da habe ich teilweise 4 Stunden an einer Stelle gesessen, überhaupt da immer wieder hinzukommen, klar. Aber irgendwann kennt man alles auswendig, jeden Schuss. Dann schafft man das schon, aber dann funktioniert diese blöde Eingabe nicht, obwohl du schon alles geschafft hast. Boah, das war echt... da braucht man harte Nerven, aber die habe ich. Die habe ich, deswegen... Also frustriert war ich nicht von dem Spiel. Es hat mir echt Spaß gemacht. Ob es schwer war, also mir kam Völker schwerer vor. Hast du das schon mal gespielt? Nee, das kenne ich gar nicht. Das kam mir ja schwerer vor. Kannst du dir mal vielleicht angucken. Der Möwe, der ist ja da durchgerast, glaube ich. Aber ich glaube, ich war ein bisschen schneller. Aber es ist auf jeden Fall machbar, hat er mir gezeigt. Innerhalb von einem Tag oder so. Oder 2 Tagen hat er schon durchgerast. Während ich da Wochen dran war. Völga. Ich schick dir mal einen Link dazu. Das ist auch ein typisches Spiel, was man halt nur sich nur auf der Switch holen würde. Warte, ich poste das mal hier in den Gaming-Chat. Okay. Da würde ich sagen, schließen wir den heutigen Podcast ab. Oder hat noch einer was zu sagen? Switch als Zweitkonsole, brennt noch jemandem was auf den Lippen? Nein. Ja, du hast mich jetzt nicht gefragt, aber ich glaube, ich bin sowieso nur der größte Switch-Fan. ich habe dich ausgelassen. Achso. Ich kann eigentlich nur das wiederholen, was ihr auch gesagt habt. Also durch mich hat die durch die Switch habe ich eigentlich so überhaupt mein Feuer für Gaming allgemein, um halt bestimmte Spiele auch mal wieder auszuprobieren oder verschiedene Genres, die ich eigentlich längst abgeschlossen hatte für mich, wieder entfacht. Und ja, von daher bin ich da super invested in dieser Konsole und habe das auch ähnlich wie der Möwe, dass ich halt so viel habe auf der Switch und immer von Day One quasi diesen Release-Cycle halt mitverfolge, was kommt als nächstes für die Switch nächste Woche und was habe ich noch offen in meinem Backlog und so weiter. Ich bin da so invested drin, dass ich eigentlich gar keine Zeit hätte, diese Zeit nochmal in der zweiten Konsole aufzubringen. Das würde mein ganzes Ökosystem, Gaming-Ökosystem völlig durcheinander bringen, denke ich. Ja, und ja, ich habe auch auf der Switch jede Menge Spiele, also dass ich noch Game Pass habe, ist eigentlich gar nicht nötig, weil ich auch noch so viel auf dem Backlog habe, was ich noch durchspielen könnte. Und das beste Beispiel für mich ist halt auch, ich habe ja auch eine PS4 seit Release gehabt, weil das halt immer die Standard-Turnierkonsole für Fighting Games gewesen ist und ich habe halt immer Fighting Games auf der PS4 gespielt, aber ich habe nie auch nur ansatzweise irgendwie Interesse gehabt oder auch Leute gehabt, die sich mit mir hingesetzt hätten und an der PS4 mit mir zusammen irgendwas im Koop gespielt hätten. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist die Magie von Nintendo. Was mich allein an der PS4 da schon so sehr daran genervt hat, ist, dass diese Verknüpfung zwischen Gamepad und Profil schon da ist. Das ist schon so Couch-Koop unfreundlich, dieses System. Du hast jemanden da, der keine PS4 hat und das alleine dem zu verklickern, dass er sich jetzt erstmal mit einem Profil anmelden muss und dann ist am Anfang keins da, also lege ich eins an, das nenne ich dann wie? Spieler 2 habe ich das dann genannt. Am Ende habe ich dann meine Profile Spieler 1 und Spieler 2 auf meiner Konsole genannt, weil für mich ist halt Spielen vor allen Dingen ein lokales Multiplayer-Ding und das passt irgendwie so gar nicht zusammen mit dieser Sony-Welt, wo es eigentlich darum geht, dass ich halt einen personalisierten Account nutze, der meinen Vor- und Nachnamen am besten trägt und mit dem ich online spiele. Und das passt einfach nicht so zusammen, wie ich halt das von früher kenne. Ich bin aufgewachsen in der Zeit, da hast du halt Controller 1 und Controller 2 eingesteckt und damit war die Sache halt gegessen. Und je weiter man davon weggeht, desto uncooler finde ich das eigentlich. Ja, wenn ich mir auch vorstelle, so ein Gamer-Treff, wo nur PS4s stehen würden, das wäre mit den Controllern tatsächlich eine absolute Katastrophe. Weil du erlebst es ja auf dem, in der Street Fighter Community, hattest du, wir haben ja damals von der Xbox 360, die ja der Turnierstandard in Street Fighter 4 war, gewechselt auf die PS4, weil dann kam Street Fighter 4 auch für die PS4 und damit wurde das dann der Turnierstandard. Und das hat zu so viel Problemen geführt. Einfach nur dadurch, dass die Leute nicht wussten, mit welchem Profil die sich anmelden sollen. Ach, und was das für Auswirkungen hat, wenn man das falsche Profil wählt, weil man dann den Controller plötzlich nicht mehr bewegen kann. Ja. Und dann das Spiel neu starten muss. Also das alleine ist absolut furchtbar gewesen. Dann mussten die Leute nicht vernünftig wie die ihre Pets abmelden. Dann haben die, drücken die einmal den Home-Button und schon sind die wieder angemeldet. Stören die nächsten zwei, die in einem Turnier spielen. Das sind alles so Sachen. Das ist leider nicht überhaupt nicht, PS4 ist leider überhaupt nicht für lokales Multiplayer-Gaming gemacht worden. Das ist überhaupt nicht berücksichtigt worden. Da ist alles mit der Zielgruppe, Leute spielen den ganzen Tag alleine zu Hause für sich und online und alles andere spielt keine Rolle mehr. Und das war so erfrischend für mich, als die Switch dann kam und diese Dinge, das Menü war leicht, es war so einfach, Controller an- und abzumelden, es gab diesen Profilzwang nicht. Diese ganzen Indie-Spiele, die sowieso super toll sind im Koop zu spielen, waren halt von Anfang an relativ schnell dann auch da. Und das hat mir so ein bisschen, plus die Nintendo-Spiele, die halt auch super geil, sowieso schon immer Multiplayer waren, das hat mir echt so ein bisschen das Feuer wieder zurückgegeben, halt mit Leuten auch mal wieder was zusammen zu zocken, was halt nicht Street Fighter oder andere Fighting Games ist, die ich so spiele. Also ich muss auch sagen, auf der Xbox Series S auf der X wahrscheinlich genauso. Da hast du auch schon wieder dieses ganze Controller-Profil-Gefricke. Ja, genau. Das ist dann auch nicht alles so easy. Wenn ich da jetzt zum Beispiel meinen Arcade-Stick dran anschließe, dann muss ich dann immer gucken, wenn ich da irgendwie Buttons vertausche, dass nicht automatisch auch mein anderer Controller dieses Profil bekommt, wo dann auch alles direkt vertauscht ist. Und da irgendwie ein Management richtig reinzukriegen, ist auch erstmal ein Aufwand. Also das geht nicht so wie auf der Switch, wo du zwar auch dieses Button-Mapping machen kannst, aber dann ist es sogar extra Controller gebunden, ist das auf der Switch. Jeder Controller hat eine Hardware-ID und der wird einfach gemerkt. Genau. Und auf der Xbox hast du dann auch diese Profile. Wahrscheinlich hast du da auch eine Controller-ID, denke ich auch, aber... Ja, auf der PS4 ist das nämlich auch so, wenn du da nämlich dein Controller-Mapping änderst, das Invite, ist das gebunden an das Profil, mit dem du dich angemeldet hast. Dann meldet sich der Nächste an dieser Station an, um Street Fighter zu spielen, und auf einmal sind seine Controls falsch und er versteht gar nicht mehr so. Ja, du hast auf jeden Fall... In diesem Profil sind auch die Mappings mit drin auf der Xbox. Da hast du wahrscheinlich ähnliche Probleme. Und was auch auf der Switch auch an sich immer toll ist, sobald du ein Spiel anwirfst und du machst jetzt die Multiplayer-Mode an, dann fragt die Switch sofort, Moment mal, wer will denn alles mitmachen? Genau. Dann kannst du alle Controller nochmal kennenlernen lassen. Genau, das ist richtig, richtig cool. Das gefällt mir auch sehr gut. Und ja, wir machen das ja hier im Core-Gamer-Treff ja ständig. Also es passiert ja wirklich oft und es gab nie Probleme, außer zwei Leute sind gleichzeitig in diesem Controller-Menü, dann ist ja klar, da weiß die Switch nicht, welchen Controller soll ich jetzt nehmen. Aber an sich läuft das immer super glatt. Ja, kann ich auch nur bestätigen. Und da kann ich auch die Brücke schlagen zum Ende für unseren Podcast. Und zwar kann man ja zusammenfassend sagen, dass eine Switch nie zur Sekundärkonsole werden kann, wenn man einfach gerne im Local Co-op spielt. Wenn man sich in dem Feld halt viel sich bewegt, da würdet ihr wahrscheinlich mit bestätigen, dass es da keinen Weg um die Switch herum gibt. Schon allein, wie viele Leute mitmachen können. Das kann keine andere Konsole an einem Bildschirm. Aber sobald man sagt, okay, ich kann eh immer stationär spielen, das ist kein Problem für mich und ich spiele eh nur für mich, dann oder man will auch keine Nintendo Indies spielen. Ich wollte gerade sagen, Indie Games sprechen natürlich auch für die Switch, ne? Nintendo Exclusives meine ich. Ja, Indie Games sprich für die Switch, aber die kriegst du ja auch für die Stationkonsolen meistens. Das gleiche auch. Ja, nicht alle, aber ja. Ja, also mir ist jetzt noch kein, doch, Sumo, dieses Sumo-Spiel, was da locker dann ist. Ja, also, ja, genau, Sumo ist natürlich dann ausschlaggebend. Ich glaube auch, dass das auf der Switch mittlerweile doch fast noch mehr in die Auswahl gibt, selbst als auf der PS4, die es ja schon Jahre vorher gab. Ja, und die Switch hat auch diesen Indie-Hype halt auch genau zum richtigen Zeitpunkt aufgesaugt und embraced, ne? Ich weiß es nicht, aber es wäre schön, wenn es so wäre. Also, wäre auf jeden Fall cool. Auch Nummer eins, muss man sagen, für Indie-Spiele ist der PC. Da gibt es ja mal. Okay, ja, wenn man das ja. Danach könnte tatsächlich schon die Switch sein, was aber ein PC kannst du wiederum nicht mitnehmen, ne? Da kannst du mit der Switch kannst du überall mitnehmen, Leute mitspielen lassen. Ja, kannst du mit so einem Laptop oder mit so einer Fake-Switch, ja, die der Kollege Finn neulich mitgebracht hat, auch machen. Aber dann geht die Party erst so richtig los mit den Controllern. Viel Spaß dabei. Ja, mit dem Handy geht ja auch schon viel, ne? Ja, Handy, ja, da musst du extra Controller für holen, die kosten dann auch wieder ein Huni, damit er irgendwie vernünftig das Spiel überhaupt beherrscht. Das ist da auch nicht einfach so. Ich würde gerne mal ein Handy sehen, wo du mal mit vier Leuten oder so dran spielst. Ja, das ist es. Das ist einfach nicht möglich und dieses Feld hat die Switch echt allein für sich. Also, Local Multiplayer am PC. Nicht, also es geht, aber es ist nicht so stressfrei, sagen wir mal so. Ja, und genau, abschließend kann man das so sagen. Es ist der absolute Multiplayer-Killer, die Switch. Aber wenn man da nicht so das Interesse dran hat oder nur gelegentlich mal abseits des Fernsehs spielen möchte, dann lohnt sich ein PC oder eine Konsole, vielleicht sogar ein PC mehr, je nachdem, was für Exclusive-Spiele man spielen will. Schon mehr. Also es gibt für beide Seiten schon ein Pro und ein Contra. Alles klar. Dann bedanke ich mich für die Podcast-Folge und wünsche euch noch einen schönen Abend.